This is the motto of the show Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be loved by Rome, sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Nachdem ich den ersten Teil hochgeladen hatte von dem Alberto Rivera Buch, habe ich ja einige zustimmende Stimmen bekommen, um doch das ganze Buch zu lesen, also werde ich mich da mal kurz dran machen. Es ist ja auch nicht so lang, deswegen mache ich das auch ganz gerne. Hab dann den zweiten Teil kürzlich gemacht und habe mir gedacht, auch bei diesem Teil werde ich es so machen, weil das Comic ist leider schon vorbei. Was ich jetzt in dem Buch noch lese, hat mit dem Comic weiter nichts mehr zu tun im Grunde. Aber was ich mich entschlossen habe zu tun, ist, ich werde in der Zwischenzeit, wenn ich das lese, einen Film einblenden, der natürlich ohne Geräusch läuft, weil ihr wollt ja hören, was ich in dem Buch vorlese. Und der Film heißt, hat einen englischen Titel und heißt, wie heißt er überhaupt? A Lamp in the Dark. The Untold History of the Bible. Also eine Lampe im Dunkeln, die unerzählte Geschichte der Bibel. Volle Dokumentation von Adullam Films, das ist von Chris Pinto. Der, für jenjenigen, der Englisch kann, kann ich Chris Pinto warm ans Herz legen, dem seine Dokumentationen, wie zum Beispiel auch der zweite Teil von A Lamp in the Dark, Tears Among the Wheat, oder auch das mit den, wie heißt das wieder, American History Written in Stone, irgendwas in der Richtung, also der hat schon ein paar sehr, sehr gute Videos rausgebracht und das Beste finde ich noch immer von ihm im Grunde, eins, was ich auch öfter angesprochen hatte in meinen englischen Sendungen, The Hidden Face of the Founding Fathers, also der verborgene Glaube der Gründungsväter, wobei es um die Gründungsväter in Amerika in dem Fall geht. Nun auch Chris Pinto hat die Wahrheit nicht mit Löffeln gefressen und macht hier und da einen kleinen Fehler, aber diese Dokumentation A Lamp in the Dark, also eine Lampe im Dunkeln, ist in meiner Abspielliste My Path to Christianity zu finden, was also heißt mein Weg, wie ich das Christentum gefunden habe. Und ich will nicht sagen, dass diese jetzt wirklich eine super Rolle darin gespielt hat, weil es waren viele, viele Dinge, die mich zum Christentum geführt haben damals. Aber diese Dokumentation ist sicherlich eine, die jeden, der bis jetzt sich damit solchen Dingen nicht allzu viel beschäftigt hat, wenn er denn Englisch kann, durchaus dazu bringen kann, die Dinge mal anders nachzuschauen. Weil das hauptsächliche Problem ist ja im Grunde die uns nicht mehr gelehrte Geschichte. Und die kommt in diesem Video eigentlich ganz gut zum Vorschein. So, ich will jetzt auch meine Einleitung nicht allzu lange machen. Ich habe euch jetzt gesagt, dass ich in dem Buch von Alberto Rivera weiterlese, in dem zweiten Teil. Auf Seite 24 fange ich damit an. Aber weil das eben nicht mehr in dem Comic vorkommt, was wir im Grunde jetzt durchgelesen haben, dachte ich mir, dass es vielleicht schön wäre, da die Bilder von dieser Dokumentation dahinter zu sehen. Die ist in total 3 Stunden, so lange dauert natürlich mein Video nicht, aber ich werde den Link von der Dokumentation natürlich in die Beschreibungsbox dieses Videos mit reinmachen und dann könnt ihr euch das auch mit Ton ganz anhören zu einem anderen Zeitpunkt. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der weiteren Vorlesung des Buches Die Heiligen Väter, Teil 3 von Alberto Rivera und dem sein Werdegang, ihm sein Leben, wie er als Kind im Grunde schon jesuitisch erzogen wurde im Seminar, ja, und wie er dann später da rauskam und wie es sich weiter für sein Leben entwickelt hat, das in dem Buch festgehalten ist. Also, viel Spaß mit der jetzt kommenden Lesung. So, dann fangen wir jetzt mal an in dem zweiten Teil des Buches auf Seite 24 in dem PDF für diejenigen, die mitlesen möchten. Und nebenbei läuft halt der Film A Lamp in the Dark, eine Lampe im Dunkeln. Das Folgende erlebte Dr. Rivera nach seiner Bekehrung zu Jesus Christus und nach Verlassen der katholischen Kirche. Sein Handeln verursachte große Verwirrung unter seinen Vorgesetzten in Spanien und auch im Vatikan. Es war Nacht, als ich Madrid verlassen wollte. Alles, was ich besaß, waren ein paar Habseligkeiten in meinem Koffer und ein Flugticket nach Washington, D.C. Auf dem Weg zum Flughafen rief ich meinen Vater an, um ihm mein Verlassen der Kirche mitzuteilen. Er war so erbost, dass er mich einen Hund nannte. Ich sei eine Schande für die Familie. Dann legte er auf. Ich fühlte mich verzagt und niedergeschlagen, denn diese Reaktion hatte ich nicht erwartet. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer sein Kreuz nicht aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Matthäus Kapitel 10, Verse 4 bis 38. Trotz allem war ich über Gottes Handeln mit Bewunderung erfüllt. Er hatte dafür gesorgt, dass mir mein Pass und alle notwendigen Dokumente anstandslos ausgehändigt wurden und ich das Land verlassen konnte. Vor meinem Abflug rief ich noch meine jüngere Schwester Maria in England an. Sie war in einem katholischen Frauenkloster in London. Durch Gottes Fügung verband mich die Telefonistin mit ihr. Als Maria meine Stimme hörte, rief sie weinend: »Alberto, bist du das? Oh, Alberto, ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Hilf mir, Alberto!« Sie bat mich wiederholt um Hilfe. Das Ganze beunruhigte mich zutiefst. Ich hatte lange auf die telefonische Verbindung nach London warten müssen und verpasste dadurch das Flugzeug nach Washington. Da ich aber Spanien dringend verlassen wollte, erkundigte ich mich am Schalter. In dieser Nacht verließ nur noch ein Flugzeug das Land, und dieses flog nach, ja, London. Gott sandte mich zu meiner Schwester. Nur er konnte wissen, in welcher Todesgefahr sich Maria befand. 1000 Gedanken schossen mir durch den Kopf. Oh Gott, was soll ich machen? Ich fühle mich total entmutigt und mein Flugzeug nach Washington ist auch weg. Alles ist so durcheinander. Ganz allein in London. Muss ich wegen Maria bleiben? Herr, hilf mir! Um irgendetwas zu tun, fing ich an, von einer Telefonzelle aus sämtliche protestantischen Kirchen in London anzurufen. Naja, die Nummern hat er natürlich noch, weil er wahrscheinlich ja viele unterwandern musste, ne? Aber ich kam nicht weiter. Zum Schluss wandte ich mich an eine kleine Baptistengemeinde. Diese Entscheidung war gut. Einige Gemeindemitglieder waren sofort bereit, mir zu helfen. Sie holten mich in London vom Flughafen ab und fuhren mich zu Marias Kloster. Falls ich nach einer Stunde das Kloster noch nicht verlassen hätte, würden sie mich herausholen, versicherten mir die Baptisten. Man öffnete mir die Klostertür und ich trat ein. »Sind Sie Vater Rivera?« fragte mich die Mutter Oberste. Ich bejahte. »Maria hat mir sehr oft von Ihnen erzählt. Sie sagte, dass Sie ein sehr ergebener Priester sind und fest im Glauben stehen.« Ich muss bemerken, dass Mutter Obersters Art, mit mir zu sprechen, in meinen Ohren doch sehr falsch klang. Deswegen fragte ich sie, ob sie schon wüsste, dass ich die katholische Kirche verlassen habe. Sie ging darauf aber nicht ein. »Ich weiß, Sie sind hierher gekommen, um Ihre Schwester Maria zu sehen. Aber leider ist sie zu krank, um sie zu empfangen«, wurde mir mitgeteilt. Ich entgegnete, »ich fliege nach Amerika und habe die Reise hier in London extra unterbrochen, weil ich sie unbedingt sehen muss. Vater, Sie müssen mir verzeihen, aber ich kann Ihnen nicht erlauben, Maria zu besuchen. Ich muss nach unseren Richtlinien und der Hausordnung handeln. Wie Sie wissen, ist dies ein Frauenkloster. Wir dürfen nur den Priester zu ihr lassen, der auch ihr Beichtvater ist«, lehnte Mutter Oberste entschieden ab. Doch ich gab nicht auf. »Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich Sie trotzdem sehen, Schwester. Wollen Sie mir bitte die Tür zeigen?« Es ist niemandem erlaubt, so einfach Kontakt mit den Nonnen aufzunehmen. Mein Telefonat mit Maria aus Spanien war die einzige Ausnahme. »Ich werde so lange hier bleiben, bis Sie mir Maria hergebracht haben. Oder ich werde Sie ohne Ihre Hilfe suchen.« Ich blieb ebenfalls stur. »Vater, es bleibt mir keine andere Wahl. Ich muss die Polizei rufen.« Ich wusste, dass der Vatikan die Archidiakone über meine Flucht unterrichtet hatten und dass sie mich bereits suchten. Ansonsten würde Mutter Superior, also Mutter Oberste, die Archidiakone und nicht die Polizei rufen. »Nennen Sie mich bitte nicht mehr Vater. Ich bin nicht mehr Roms Priester, sondern ein Sünder, der Buße getan hat. Egal, was Sie tun werden, ich verlasse diesen Ort nicht, bevor ich nicht Maria gesehen habe.« »Ich weiß, dass Sie nicht mehr sind, was Sie waren. Wir werden diese ketzerische Sinnlosigkeit beenden, Vater. Sie werden sehen, was ich zu tun gedenke.« Die Mutter Oberste rief andere Nonnen zu ihrer Unterstützung herbei. »Schwestern, lasst nicht zu, dass er durch diese Tür geht. Ich rufe die schottische Garde.« »Gut, ich warte, bis die Polizei kommt.« Ich blieb unnachgiebig. Nach circa einer halben Stunde kam anstatt der schottischen Garde die metropolische Polizei. Also, das ist entweder eine vom Staat unterstellte Polizei oder abgeleitet vom Metropolit, also vom Erzbischof, mit anderen Worten eine erzbischöfliche Garde. Mutter Oberste sagte, »Dieser Mann gibt sich als Priester aus und ist unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ins Kloster eingedrungen.« »Dies ist eine sehr schwerwiegende Anschuldigung«, entgegnete der Polizeioffizier. »Die Nonnen schilderten sehr überzeugend, was für ein schlechter Mensch ich sei, und riefen, »O Mutter Gottes, beschütze uns vor diesem schlechten Mann!« Die Mutter Oberst sagte ganz aufgebracht, »Ich möchte, dass Sie ihn mitnehmen und einsperren. Er hat uns gedroht, uns etwas anzutun.« »Kann eine Nonne gegen einen Priester vorgehen? Sie ist durch ihr Gelübde verpflichtet, sogar dem Papst abzusagen, wenn er sich gegen den katholischen Glauben stellt.« Nun, trotz der Anschuldigung blieb ich gelassen. »Das ist nicht wahr. Ich habe nie gedroht, jemanden zu verletzen. Hier sind meine Dokumente des Archidiakonats von Madrid, die mir erlauben, dieses Kloster zu besuchen.« »Ja, sehr schön. Wir können aber leider kein Spanisch. Aber hier ist Ihr Stempel. Dann sind Sie noch Priester.« Ich antwortete, »Nein, nicht mehr für dieses römisch-katholische System.« Ich erzählte dem Polizisten, was ich erlebt hatte, wie ich Christus fand. Und der Herr hatte es so gefügt, dass der Polizeioffizier ein bekehrter und bibeltreuer Christ war. Er stellte sich, Gott sei Dank, auf meine Seite. Ich bin hier nicht eingedrungen. Ich bin vielmehr gekommen, um meine Schwester zu besuchen, die irgendwo in diesem Kloster lebt. Sie ist sehr krank und man erlaubt mir nicht, sie zu sehen. Der Offizier fragte Mutter Oberste, was meiner Schwester fehle. »Sie ist nicht ernsthaft krank«, wiegelte sie ab. »Dr. Rivera will ihre Schwester sie überhaupt sehen?« »Oh, ist nicht mehr die Schwester. Dr. Rivera will ihre Schwester sie überhaupt sehen?« fragte der Offizier mich. »Ja, ich habe mit ihr telefoniert. Sie wollte, dass ich ihr helfe.« Mutter Oberste regte sich auf. »Er lügt! Es ist Maria nicht erlaubt, ein Telefon zu benutzen. Ich will sagen, er möchte seine Schwester sehen und mit ihr sprechen. Er bittet sie um Erlaubnis.« Mutter Oberste versuchte, die Polizei wieder loszuwerden, was ihr leider nicht gelang. Sie wollte nicht, dass man Maria sah. Aber durch unsere Hartnäckigkeit war sie letztendlich doch gezwungen, mich zu Marias Zelle zu führen. Als die Metalltür geöffnet wurde, schlug mir ein modriger Todesgeruch entgegen. Ich traute meinen Augen nicht, als ich meine Schwester sah. Es war entsetzlich. Meine arme kleine Schwester wog weniger als 30 Kilo. An ihren Kleidern klebte getrocknetes Blut. Ihr Rücken war eine einzige offene Wunde, voller Eiter von den Peitschenschlägen. In verschiedenen Orten, wie zum Beispiel Opus Dei, gehört es zu den regelmäßigen Disziplinen der Nonnen und Pater, sich selbst den Rücken zu peitschen oder peitschen zu lassen. Selbstkasteiung nennt man das. Den fleischlichen Leib abtöten. Begründet wird dies in der römisch-katholischen Wertedoktrin mit dem Argument, niemand könne nur durch den Glauben gerettet werden. Anders als in der Bibel. Ja? Folter oder Peitschen ist ein Weg, um kürzer im Fegefeuer bleiben zu müssen. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Glaube ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Epheser, Kapitel 2, Verse 8 und 9. Als ich meine Schwester so sah, dachte ich, sie sei tot. »Maria! Maria! Hörst du mich?« Ich schrie fast, doch dann hörte ich sie schluchzen und sie bewegte sich. Durch den fauligen Eitergeruch war ich wie benommen. Ich rief sie nochmal und fragte, ob sie einen Arzt brauche und was man ihr zugefügt habe. »Nein, Alberto, nein. Das Einzige, was mir wehtut, ist meine Schwachheit und Bosheit. Ich habe es verdient, dass ich mit dem Tod bestraft werde.« Ich fragte sie, warum sie sich bestrafen wolle. »Weil ich unwürdig bin, alle Sakramente zu empfangen. Ich bin rücksichtslos und beichte jeden Morgen und Abend, jeden Augenblick des Tages fühle ich mich elend und schmutzig. Ich habe keine Hoffnung mehr, Alberto. Ich bin so verzweifelt. Weil er für mich gelitten hat, muss ich für ihn leiden. Er ist mein Ehemann.« Sie blickte auf ihr Kruzifix. »Ich habe Christus geheiratet und muss für ihn sterben.« Die ganze Zeit hielt sie das Kruzifix umklammert. Ich antwortete ihr, »Maria, das ist Lästerung gegen unseren geliebten Jesus. Seine einzige Braut ist seine wahre Gemeinde. Eins ist sicher, diese Institution gehört ihm nicht.« Aber Maria meinte, sie müsse das Kruzifix küssen. »Ich sage dir, Maria, im Namen Gottes, hör auf damit! Dieses Kreuz kann dir nicht helfen, es ist tot, das da drauf ist nicht Christus!« Die Bibel sagt uns, dass an das Kreuz bei der Kreuzigung eine Inschrift angebracht wurde, INRI, der Judenkönig. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden, wie wir in Johannes 19, Vers 19 nachlesen können, und INRI stand nie auf dem Kreuz, mit dem Jesus gekreuzigt wurde. Websters Wörterbuch sagt über INRI, INRI, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Im klassischen Latein des Jesuiteneides bedeutet dieses jedoch, und das werde ich noch lernen, wenn wir den Jesuiteneid lesen, mal auf Deutsch, Iustrum neca reges impios. Und das steht für INRI. Und das steht für, es ist gerecht, dass wir gottlose Könige, Führer, Regierungen vernichten. Es ist gut, protestantische Könige oder Führer zu zerstören. Das ist die längere Version. Aber das bedeutet Iustrum neca reges impios. Und das kommt auch vor in dem Eid der Jesuiten, den wir dann irgendwann mal lesen werden. Jesu Kreuzigung bringt Vergebung und Leben, aber das Kruzifix ist ein Jesuitensymbol für Rache und Tod. Mutter Oberste schrie auf: »Vater Rivera, lassen Sie sie in Ruhe!« Die Nonnen hinter ihr riefen: »Ja, schau aufs Kruzifix, Maria! Himmelskönigin, hilf uns!« Ich sagte: »Dieses Werkzeug ist teuflisch! O Herr, gib Licht in ihren Verstand, rufe den Namen Jesu Christi an. Er allein ist dein Heiland. Wenn du jetzt zu ihm betest und ihn um Vergebung deiner Sünden bittest, dich abwendest von all diesen religiösen Lügen, wirst du befreit sein. Durch das Blut, das er für dich am Kreuz vergossen hat, bist du frei.« »Alberto, wird er mich erhören?« »Ja, Maria, vertraue auf sein Wort und geh zu ihm, so wie du bist.« Gelobt sei der Herr, sie tat so, wie ich sagte. Die Bibel wird im Katholizismus nicht als das alleinige Wort Gottes anerkannt. Ganz, ganz wichtig. Für die katholische Kirche besteht Gottes Wort aus Tradition, Magisterium, das ist die Lehre von der Autorität der Institution der römisch-katholischen Kirche, und der Bibel zusammen. Alles drei zusammen stellt für sie das geehrte Wort Gottes dar. Und was sagt die Bibel selbst? Wer zu dem Wort zufügt oder davon wegnimmt, dem sein Name wird nicht geschrieben sein in dem Buch des Lebens. Also, was ist die Folge der Lehre der katholischen Kirche? Jeder, der Tradition an die Bibel zufügt und das Magisterium, also die Autorität der römisch-katholischen Kirche zufügt, dem sein Name ist nicht geschrieben im Buch des Lebens. Nun, Maria nahm die Errettung an und bat mich, sie aus dem Kloster herauszuholen, damit sie Christus endlich richtig dienen könnte. »Endlich bin ich frei«, sagte Maria erleichtert. »Niemand kann mich daran hindern, meine Schwester von diesem schrecklichen Ort fortzubringen«, sagte ich bestimmt. »Das ist Entführung! Sie nehmen sie gegen ihren Willen mit«, schrie Mutter Oberste. Die Polizei reagierte auf das alles entsetzt. »Wie kann so etwas im England des 20. Jahrhunderts geschehen? Dr. Rivera, möchten Sie, dass wir diese Frau verhaften? Sie können Anzeige erstatten und wir nehmen sie mit. Maria ist Beweis genug für die Ungeheuerlichkeiten, die hier geschehen.« Ich entgegnete: »Gott wird sie richten und mit ihr diese ganze Institution.« Die Nonnen schrien: »Sie soll verflucht sein! Rivera ist der zweite Judas, der unseren heiligen Vaterpapst verraten hat! Mit ihm wird noch abgerechnet werden!« Wir gingen und brachten Maria zum Arzt. Wegen dieser Geschichte wurde ich in Rom auf die Abschussliste gesetzt. Maria war auf jeden Fall erstmal in Sicherheit. Sie war bei einer bibeltreuen Familie untergebracht, die sie liebevoll gesund pflegte. Ich hingegen war mit einer dunklen Zukunft konfrontiert, da ich wusste, dass ich gesucht wurde. Gott öffnete mir Türen, um den Unterhalt für Maria zu verdienen. Nach und nach erholte sie sich. Sie heiratete einen sogenannten christlichen Herrn. Einige Zeit, als es ihr wieder besser ging, ging sie mit ihrem Mann nach Kanada und ich verlor sie aus den Augen. Irgendwie war sie verschwunden. Ich entdeckte, dass ihr Mann in Wirklichkeit ein falscher Bruder war. Er war römisch-katholisch und Mitglied des kolumbianischen Ritterordens. Vermutlich eine freimaurerische Organisation. Alles weiß der Übersetzer dieses Buches hier auch nicht. Nun, ich glaube, dass sie tot ist oder in einem anderen Frauenkloster leidet. Auf jeden Fall habe ich nie wieder etwas von ihr gehört. Im Vatikan war man wegen mir sehr besorgt, obwohl ich nur ein Mensch bin. Aber da ich zu viel wusste, konnte ich für die Herrschaften gefährlich werden. Alles wurde im Vatikan aktiviert, um mich zum Schweigen zu bringen. Folgendes Gespräch hatte sich dort zugetragen. Naja, wie der Herr Rivera das jetzt weiß, weiß ich auch nicht, aber das ist halt ein Buch und irgendwo auch ein bisschen eine Erzählung und von daher nimmt er das wohl an, dass ich das so zugetragen hat. Also welches Gespräch hat sich da im Vatikan dann wohl zugetragen? Welche Möglichkeit hat Rivera, um sich am Leben zu erhalten? Keine! Wir werden Druck auf die englische Regierung ausüben. Wir werden sie überzeugen, dass er kein Aufenthaltsrecht und keine Arbeit bekommen darf. Wir benachrichtigen den spanischen Konsul in London. Wir verlangen seine Auslieferung nach Spanien. Werden die Protestanten zu ihm halten? Wir werden ihnen sagen, dass er Spanien verlassen hat, weil er 1 Million Dollar unterschlagen hat, mit einer Frau gelebt hat und nie Priester war. Nein, sagte ein anderer. Wir werden unsere Leute in der ökumenisch-charismatischen Bewegung auf ihn aufmerksam machen. dann kann er praktisch nirgends auf der Welt einen Platz finden. Aber werden die unabhängigen protestantischen Freikirchen ihm nicht helfen? Nun, es gibt nicht viele solcher Kirchen, die helfen ihm auf jeden Fall, denn sie denken genauso wie er. Aber sie sind stark und gefährlich, auch wenn es nicht viele sind. Sie sind völlig Christus ergeben. Leider ist Vater Rivera einer der ihren geworden. Vater Dominik aus dem Heiligen Büro hatte auch einige Vorschläge zur Problemlösung. Zitat: Mein Vorschlag, Väter, ist, dass wir Vater Rivera töten. Wir haben einen Mann unter Eid in London. Er ist jederzeit bereit. Das Attentat wird innerhalb einer protestantischen Gemeinde stattfinden. Es gibt verschiedene Alternativen. Lebensmittelvergiftung, Auto, Bahnunglück, ein Fehler im Krankenhaus oder ein Behandlungsfehler bei irgendeinem Arzt. Wir haben vieles. Es ist kein Problem, aber man muss schnell handeln, bevor er zu bekannt wird. Er könnte unseren politischen und religiösen Zielen im Wege stehen. Unser Mann ist vereidigt und steht uns sofort zur Verfügung. Ende Zitat. Der Jesuiteneid ist ein ganz besonderer Eid, den nur obere Jesuiten ablegen. Sie sind für bestimmte Aufgaben innerhalb von Regierungen, Militär, Wissenschaft, Medizin, Erziehung, Industrie und Wirtschaft, Gewerkschaften oder religiösen Institutionen prädestiniert. Diese Menschen sind sehr gefährlich. Ich bin mir dessen bewusst, weil ich selber einer von ihnen war. Solange ich unter dem Eid war, war nicht mal meine eigene Familie vor mir sicher. An dieser Stelle geben wir eine authentische Kopie, aber nur leider einen kleinen Auszug dieses Eides wieder. Wie gesagt, den ganzen werde ich, wenn Bruder Andreas mit der Übersetzung Herrscher des Bösen fertig ist, werde ich von ihm übersetzen lassen und dann werde ich euch den ganzen Eid, diesen vierten Eid des Gehorsams an den Papst, des Kadavergehorsams, euch in Deutsch mal ganz vorlesen, mit allem drum und dran. Hier folgt halt jetzt wieder nur ein Auszug. Ja. Der Einführungsritus in die Pflichten und der letzte Eid, also der Jesuiteneid, er ist für Jesuiten niederen Ranges, wenn sie zu einem Führer erhöht werden. Also es geht darum, dass man eine Führungsposition in dem militärischen Orden der Gesellschaft Jesu einnimmt. Es spricht der Superior: Mein Sohn, bis jetzt hast du gelernt, etwas nach außen hin darzustellen, was du nicht bist. Du bist auf jeder Seite und in Wirklichkeit bist du es nicht. Unter Katholiken bist du Katholik. Unter deinen Geschwistern bist du ein Spion. Du glaubst und vertraust den Menschen nicht und verlässt dich auf niemanden. Unter Reformatoren bist du Reformator. Unter Hugenotten bist du Hugenotte. Unter Calvinisten bist du Calvinist. Unter Protestanten bist du Protestant. Du gewinnst das Vertrauen all derer, die mit der katholischen Kirche nicht einig sind, predigst in ihren Versammlungen mit Begeisterung gegen unsere heilige Religion und den Papst. Du erniedrigst dich sogar so, dass du unter den Juden ein Jude wirst. Alles zum Nutzen deines Ordens als treuer Soldat des Papstes, um an alle wichtigen Informationen zu kommen. Du hast gelernt, den geheimen Samen der Feindschaft und des Neides auszusehen unter den Staaten, die in Frieden leben, damit sie Blut vergießen. Ziehe sie hinein in Kriege und Revolutionen und treibe einen Keil in die Völkergemeinschaften, die unabhängig und eine hohe Kultur in Kunst und Wissenschaft besitzen. Sei auf der Seite der Soldaten. Arbeite im Einvernehmen mit den Jesuitenbrüdern auf der Gegenseite und arbeite auch offen gegen die Seite, die mit dir im Einvernehmen ist. Nur so kann die Kirche unter den schlechten Bedingungen Friedensverhandlungen zu Ende führen. Der Zweck heiligt die Mittel. Du hast gelernt, welche Aufgaben ein Spion hat. Du kannst alle dir erreichbaren Fakten und Daten sammeln. Gewinne das Vertrauen protestantischer Familien und Heretiker aller Gesellschaftsklassen, bei Geschäftsleuten, Bankern, Juristen, in Schulen und Universitäten, Parlamenten, Gerichten und bei den Staatsräten. Du sollst allen Menschen alles sein und den Willen des Papstes tun, dem wir bis zum Tode dienen. Als unerfahrener Neophyt, das ist also ein neu geweihter Priester, und als Koadjutor, Bischofshelfer, hast du deine Instruktionen empfangen und musstest viel lernen. Als Beichtvater und Priester warst du noch nicht vorbereitet, die Armee Loyolas im Dienste des Papstes zu kommandieren. Du musst zur rechten Zeit ein Instrument der Strafe sein. Hier kann niemand arbeiten, der seine Arbeit nicht mit dem Blut der Heretiker geheiligt und geweiht hat. Keiner kann ohne Blutvergießen gerettet werden. Deshalb bewaffne dich und sichere deine Errettung. Du wirst deinen Eid der Hingabe zum Papst und Unterordnung in deinen Orden wiederholen und mir Folgendes nachsprechen. Ich, Name, in Anwesenheit des allmächtigen Gottes, der heiligen Jungfrau Maria, des Erzengels Michael, des heiligen Johannes des Täufers, der heiligen Apostel, des heiligen Petrus, des heiligen Paulus und aller sakraler Himmelshostien gelobe, bei jeder Gelegenheit, geheim und öffentlich, gegen alle Heretiker, Protestanten, einen unbarmherzigen Krieg zu führen, so wie ich angeleitet und gelehrt worden bin. Ich werde sie von der Erde ausmerzen und niemanden verschonen. Ohne auf Alter, Geschlecht, Verhältnisse und Ansehen der Person zu achten, werde ich diese schändlichen Heretiker hängen, verbrennen, würgen, häuten, lebendig begraben, die Bäuche aufschlitzen, ihre Frauen vernichten und die Köpfe ihrer Kinder an der Wand zertrümmern. Ich werde dieses abscheuliche Geschlecht für immer vernichten. Weil man all dies nicht in der Öffentlichkeit tun kann, werde ich in aller Heimlichkeit und ohne auf Rang, Ehrbarkeit oder Autorität der betreffenden Person zu achten, sie erstechen, erschießen, strangulieren oder vergiften. Ganz egal, wie ihre Lebensbedingungen sind, ob öffentliche oder Privatpersonen. Immer so, wie mich die päpstlichen Vertreter oder älteren Brüder der Gesellschaft Jesu zu handeln auffordern. Das war ziemlich stark, Herr Tobak, ne? Aber wie gesagt, noch immer nicht der ganze Eid der Jesuiten. Aber schon mal ein starker Einblick. Dies alles tut man im Namen Gottes. Da muss man sich doch mal die Frage stellen, welchen Gottes? In der Bibel steht geschrieben, dass Satan der Gott dieser Welt ist. Und alles, was ich gerade eben vorgelesen habe, kann man wohl machen im Namen des Gottes dieser Welt, im Namen Satans. Nicht im Namen des Schöpfergottes. Das ist ein ganz großer Unterschied. Man muss eben immer definieren, welchen Gott man anbetet. Dies alles tut man im Namen Gottes. Nachdem man das weiß, kann man das römisch-katholische System auf gar keinen Fall mehr als christlich bezeichnen, oder? Nicht nach der Bibel, oder? Irgendjemand, der mir da widerspricht? Jesus war in Jerusalem auch mit so mancher toten Religion konfrontiert. Gott der Herr gab Mose das Gesetz zum Schutz der Söhne Israels. 400 Jahre vor Jesu Geburt haben religiöse Leute dies alles empfangen. Aber sie fingen an, ihre eigenen Ideen mit dem Gesetz zu vermischen, mit der Vorstellung, ihre Ideen kämen vom allmächtigen Gott. Aber das meiste davon war Geheimwissen aus der babylonischen Zeit, den babylonischen Mysterien. Jahr um Jahr wurde immer mehr hinzugetan, Dinge, die sich der menschliche Verstand ausgedacht hatte. Letztendlich war das Gesetz vermischt durch Tradition und Weitergabe, so dass niemand merkte, wohin dies führt. Zitat: Sich mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist. Ende Zitat. 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 4. Gemeint ist der Haushalt der Haushalterschaft hier bei der Verwaltung, in dem Zitat. Die Führer des Judentums behaupteten, dass nur sie Gottes große Geheimnisse kennen. Ja, und die Juden damals haben denen genauso geglaubt, wie die Katholiken heute ihren Priestern glauben. Aber Gott ist nicht geheim. Gott tut nichts im Geheimen. Jesus Christus hat niemals etwas im Verborgenen getan. Im Gegensatz zu den Babyloniern, zu der mysterischen, zu der geheimen Religion, die wir ja auch kennen. Die tut Dinge im Geheimen. Die Führer des Judentums behaupteten, dass sie nur Gottes große Geheimnisse kennen, dass nur sie Gottes große Geheimnisse kennen. Das klang in den Ohren der Menschen sehr mystisch und beeindruckte das Volk selbstverständlich. Das tut's heute auch noch. Dadurch wurden die jüdischen Priester von den Menschen mehr geehrt als die aufrichtigen Gottesmänner. Jesus kannte ihre Spielchen mit dem Volk und deckte ihre Lügen auf. Er nannte sie Heuchler. Und er sprach in seiner Lehre: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern, lieber die, die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Sie werden ein schweres Gericht empfangen. Markus, Kapitel 12, Verse 38 bis 40. Und aus Matthäus, Kapitel 23, Verse 13 bis 14 lesen wir: Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, noch lasst ihr die, welche hineingehen wollen, hineingehen. Aus Matthäus Kapitel 23, Vers 25 lesen wir: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Ende Zitat. Ja, da mag ich die englische Übersetzung mehr, die spricht von, dass es voller toter Knochen ist. Aber ja, das ist der Unterschied zwischen der deutschen und der König-James-Bibel. Ja? Ein weiteres Zitat aus Matthäus, Kapitel 23, Verse 7 bis 28. Zitat: Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Jesus' Leben und sein Ansehen waren ständig in Gefahr, denn auch dieses religiöse System war sehr reich und konnte deshalb alles kontrollieren. Sie hatten einen sehr großen Einfluss auf die römische Regierung. Die Juden waren nicht nur die Sklaven der Römer, sondern auch die Sklaven ihrer religiösen Führer. Ist das denn heute anders? Wir sind doch heute auch die Sklaven unserer religiösen Führer, wenn wir in die Kirche gehen und den Priester akzeptieren als Autorität unseres Gewissens, den Papst akzeptieren als Autorität unseres Gewissens. Wir sind genauso Sklaven Roms, wie damals die Juden waren und wie alle anderen Völker das waren. Es sei denn, wir akzeptieren Jesus Christus, der uns frei macht. Weil Jesus ihre Machenschaften aufdeckte und die Wahrheit ans Licht brachte, wurde er zu bedrohlich. Sie wollten ihn zum Schweigen bringen. Da versammelten die Hohepriester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben. Und die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen. Johannes Kapitel 11, Verse 7 und 48. Jesus verlangte Buße und Absonderung. Aber inzwischen lehrt man dies heute in den meisten Kirchen und Gemeinden, christlichen Schulen, Seminaren und Bibelschulen nicht mehr. Stattdessen wird gepredigt, dass wir in einem Jahrhundert der Brüderlichkeit leben. Man sagt, die Kirchen und Denominationen mussten sich unter Gottes Heiligen Geist vereinen. Katholiken, Juden, Protestanten, alle sind vor Gott gleich und gehören zu einer großen Familie. Anmerkung des Übersetzers hier: Zum einen, wir sind schon alle vor Gott gleich als Menschen, im Glauben aber nicht. Naja, vor allen Dingen sind wir alle Sünder und kommen zu kurz gegenüber der Allmacht Gottes. Zum anderen, heutzutage sind wir noch weiter fortgeschritten. Mittlerweile treffen sich an den Weltkirchentagen auch noch Indianer, Buddhisten, weitere Anhänger von Naturreligionen aus anderen Kontinenten und auch Esoteriker. Der am meisten verehrte nach dem Papst ist heutzutage übrigens der Dalai Lama aus Tibet. Und dies ist eine große Erweckung, die die Welt durchweht. Ein tödliches Evangelium der Liebe schieben sie vor sich her, um noch mehr Seelen mit sich in die Hölle zu reißen. Ein wirklich großes Werk des Abfalls der römisch-katholischen Kirche. Zitat: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen, und wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Aus Matthäus, Kapitel 23, Vers 15. Ein Proselyt, damit ist gemeint, durch Anerkennung des Gesetzes Beschneidung und Proselytentaufe in die Gemeinde aufgenommener Heide, also ein Neubekehrter. Beschneidung, man musste die Heiden ja nicht beschneiden. Das ist ja wieder eine andere Sache. Nun, das Evangelium der Liebe sagt uns, Gott braucht dich. Es interessiert ihn nicht, wie du lebst. Schließe dich uns an und alles wird in Ordnung kommen. Es genügt, dass du sagst, ich glaube an Gott. Dann ist Gott glücklich. Er umarmt dich und heißt dich herzlich willkommen in der Familie Gottes. Das Volk wird bös betrogen und in dem Glauben gelassen, sie wären alle gerettet. Aber es gibt keine Veränderung in ihrem Leben. Sie leben noch immer in der Welt und die Welt liebt sie und sie liebt diese falsche Verkündigung. So arbeitet Satan. Die Bibel sagt uns, dass auch die Dämonen glauben und zittern. Zitat: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Johannes, Kapitel 14, Vers 15. Jesus überzieht die Wahrheit nicht mit Zuckerglasur. Er liebt den Menschen, sucht ihn nicht zu verwirren. Er, der Sünder, sagt offen, dass ihm sein früheres Tun leid tun muss und er mit der Sünde brechen muss. Nur so kann er sein Leben Christus völlig ausliefern und ewig leben, anstatt seine Seele auf ewig zu verlieren. Aber nur wenige predigen so, denn sie würden dafür gehasst werden. Ähnlich ist's auch heute. Wehe, man predigt gegen das mächtige religiöse System. Dann wird man für verrückt erklärt. Oder Schlimmeres. Ja, man wird als Terrorist erklärt. Ich wurde dem Tod ausgeliefert, sagt Alberto hier. Nur der allmächtige Gott kann mich bewahren und am Leben erhalten. In London wurde ich vor eine U-Bahn gestoßen. Als ich in Irland war, wurde ich von der IRA in meinem Schlafzimmer überfallen. In Amerika wurde mir nach einer Gebetsversammlung Gift in mein Essen getan. Es wurde mindestens 5-mal auf mich geschossen. Vor 5 Jahren leitete Satan ein ganz hinterhältiges Attentat auf mich ein. Ein christlicher Zahnarzt, der in der Bewegung Evangelium der Liebe sehr aktiv ist, musste eine kieferchirurgische Behandlung bei mir vornehmen. Ich bekam eine Narkose und es wurde ein Loch in die Krone des oberen linken Zahnes gebohrt, da ein Nerv gezogen werden muss. Während des Bohrens brach der Bohrer ab, aber anstatt das Stück aus dem Zahn zu holen und mir davon etwas zu sagen, wurde der Zahn zusätzlich mit einer Porzellankrone überdeckt. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Zahnarzt den Fremdkörper mit Absicht im Zahn ließ. Es bestand ja die Gefahr einer Infektion, die das Gehirn schädigt, und einer Blutvergiftung. Es hätte mein Tod sein können, doch der Herr bewahrte mich 2 Jahre lang. Vor einiger Zeit ging ich wieder zu diesem falschen Bruder, um einen Zahn behandeln zu lassen. Anstelle zu behandeln, sprühte er mir irgendeine chemische Substanz aufs Zahnfleisch. Meine Ehefrau, die im Wartezimmer saß, sah, wie die Arzthelferin mit meinem Mantel über dem Arm vorbeikam. Sie fragte, wie lange es dauern würde. Da erschrak die Helferin und sagte, ihr Mann liegt im Sterben. Dieses Gift sollte eigentlich erst wirken, wenn ich wieder zu Hause war, aber ich wurde im Behandlungsstuhl schon ohnmächtig. Meine Frau war außer sich und schrie den Zahnarzt an. »Lassen Sie ihn! Wir kümmern uns schon um Ihren Mann«, sagte der Arzt. Mein Blutdruck war fast auf null, aber langsam kam ich wieder zu mir. Meine Frau bestand darauf, mich zum Auto zu bringen. Der Zahnarzt wiegelt ab. »Ist doch alles nicht so schlimm. Ihr Mann hat sich nur erschrocken. Bringen Sie ihn heim, dort wird's besser.« Daheim bin ich im Bad umgekippt. Meine Nerven und Muskeln versagten ihren Dienst. Da wusste ich sicher, dass ich vergiftet worden war. Ich selber hatte als Jesuit mit diesen Nervengiften gearbeitet. Ich hatte die verschiedenen Vergiftungsarten ausreichend studiert. Rom hatte mich beinahe besiegt. Meine Frau rief befreundete Christen in ganz Amerika und Mexiko an, um für mich zu beten. Sie sagte allen, Alberto wurde vergiftet. Betet. Gott antwortete auf die Gebete und rettete mich vor dem sicheren Tod. Ich hatte furchtbare Schmerzen. Mein Gesicht war total geschwollen und entstellt. Ich ging zu einem anderen Zahnarzt, der meinen Zahn röntgte und mir sagte, »Dr. Rivera, Ich glaube einfach nicht, was ich auf dem Bild sehe. Das ist zu gefährlich. Ich kann das nicht behandeln. Ich muss sie zu einem Spezialisten schicken. Er hatte den abgebrochenen Bohrer und eine Entzündung entdeckt und überwies mich zu einem Spezialisten für Wurzelbehandlung. Dieser Arzt versuchte, das Instrumententeil zu entfernen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Entzündung breitete sich in meinem Oberkiefer aus. Er musste den Kiefer öffnen, ausbohren und von dem Eiter reinigen. Das war alles sehr qualvoll. Da sieht man, was diese falschen Brüder anrichten und wie gefährlich sie sind. Paulus schreibt über jene im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 26, oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Und im Galater Kapitel 2, Vers 4, und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Jesus Christus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Judas Iskariot war ebenso ein falscher Bruder. Er war sehr religiös, predigte, tat Wunder, trieb Dämonen aus, war drei Jahre ständig mit Jesus zusammen und letztendlich hat er Jesus verraten und verkauft. Niemand außer Jesus wusste, dass er ein Eindringling war. Judas nahm heimlich Kontakt zu den jüdischen Priestern und Schriftgelehrten auf. Er wurde von ihnen bezahlt, damit er sie unterstütze. Jesus wusste, dass die Gelehrten gegen ihn und seine Jünger vorgehen wollten. Und er sagte ihnen, wie wir in Matthäus 10, Vers 34 lesen können, Zitat, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen, Matthäus 10, 22. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Philipper Kapitel 1, Vers 29. Dies ist in den meisten Gemeinden auch kein Thema mehr. In einer dunklen Nacht, als der größte unter den falschen Brüdern Christus seinen Todeskuss gab, war dies das Zeichen für die Soldaten, Christus gefangen zu nehmen. Anmerkung: Die Mafia benutzt dasselbe Symbol des Verrats und der Verlogenheit, den Kuss des Betrugs. Man brachte Jesus nach seiner Gefangennahme zu den Richtern, die allesamt verdorben waren. Sie wussten das Urteil schon von vornherein. In den folgenden Jahrhunderten wurden Millionen wegen ihres Glaubens an Christi Lehre zum Tode verurteilt. Überall auf der Welt wiederholen sich diese Verfolgungen. Heute ist jeder kompromisslose Christ, der den Weg der katholischen Kirche und ihre Lehre ablehnt, kostbar. Der Vatikan wird niemanden tolerieren, der sich dem Ziel der religiösen Einheit entgegenstellt, auch wenn es zurzeit den Anschein hat. Die Mitglieder des ähnlich bösen Systems vor 2000 Jahren übergaben Jesus dem Tod, weil sie seine Lehre und die Wahrheit nicht ertragen konnten. Ein ganz wichtiger Satz. Die Mitglieder des ähnlich bösen Systems vor 2000 Jahren übergaben Jesus dem Tod, weil sie seine Lehre und weil sie die Wahrheit nicht ertragen konnten. Das ist es doch, wenn man heutzutage versucht, jemanden von der Wahrheit von Jesus Christus zu überzeugen. Sie können die Wahrheit nicht ertragen. Sie können nicht akzeptieren, dass sie ihr Leben lang falsch waren. Sie können nicht akzeptieren, dass sie Sünder sind und dass sie Erlösung brauchen. Da müssen wir ansetzen. Angst muss man, Respekt muss man vor diesem Gott haben. Deutlich muss uns werden, dass er derjenige ist, der uns erretten kann. Er, Jesus Christus, ist unsere einzige Rettung. In diesem System gibt es keine Rettung und das ist eben die Wahrheit, so weh sie auch tut. Aber wenn ich meine Augen vor der Wahrheit verschließe, ändert es die Wahrheit nicht. Das Einzige, was es ändert, sind die Konsequenzen. Wenn ich meine Augen vor der Wahrheit verschließe, dann werde ich verdammt. Wenn ich meine Augen vor der Wahrheit öffne und wenn ich versuche, diese Wahrheit zu lesen, zu leben, dann kann ich durch Jesus Christus errettet werden. Die Augen vor der Wahrheit verschließen hilft nicht. Ignoranz ist kein Segen. Und Jesus wusste, dass die Worte der Propheten erfüllt werden mussten. Aus Jesaja 50, Vers 6: Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wange den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und aus Jesaja 52, 14 lesen wir: Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Und in Lukas Kapitel 23, Vers 34 lesen wir: Jesus, als das Lamm Gottes, wurde gekreuzigt und vergoss sein kostbares Blut. Er sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 lesen wir: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Alle jüdisch-religiösen Gruppen vereinigten sich und verwarfen ihren Messias im Namen Gottes. Sogar Pilatus, der gottlose, römische Statthalter, wollte Jesus viermal freilassen. Er wurde jedoch durch den Druck der Volksmenge daran gehindert. Wie wird es schrecklich sein, wenn diese Menschen am Tage des Gerichts vor dem heiligen, gerechten Gott stehen und ihm ins Gesicht sehen werden, ihn, den sie gekreuzigt haben. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Und in Lukas Kapitel 23, Vers 46 lesen wir: Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Als der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Jerusalemer Tempel zerriss, verwarf Gott das Herzstück der jüdischen Religion. Jesus war das letzte Opfer. Ja, da muss ich mal eben was zufügen. Jesus war das letzte Opfer, Jesus war das perfekte Opfer. Er war das Opfer, auf das das ganze Alte Testament hinzielte. Angefangen zum Beispiel, wenn wir da mal eben zurückgehen, zu Abraham und Isaak, als Gott Abraham befohl, Isaak zu opfern. Damit hat er den Glauben getestet. Und als dann nach dem mosaischen Gesetz, das, also nicht die 10 Gebote, das ist das eine Gesetz, aber das zeremonielle Gesetz, wie wir das kennen, mit den Opfergaben, mit Brandopfer, Speisopfer, Sündenopfer und so weiter, wie wir das alles kennen, das wurde nur eingeführt, um ein Schatten zu sein für die Dinge, die da kommen, nämlich Jesus Christus, das perfekte Opfer. Das einzige Opfer, das jemals Sünden wegwaschen konnte, weil das Blut von Lämmern und Bullen und Ziegen und Tauben und was sonst noch alles geopfert wurde, konnte keine Sünde wegnehmen. Das stand nur als Metapher dafür. Jesus, sein Blut, ist das einzige Blut, das jemals Sünden wegwaschen konnte. Weil Jesus ist der einzige Mensch, der jemals ohne Sünde auf dieser Erde war. Und dadurch, dass er komplett ohne Sünde war und doch 100% Mensch war gleichzeitig, konnte er alle anderen Sünden auf sich nehmen und hat damit die Errettung gebracht, die wir nötig haben, nachdem Adam und Eva gefallen waren im Garten Eden. Und als der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Jerusalemer Tempel zerriss, ganz wichtig, diese Stelle steht in der Bibel drin, lest das ruhig mal nach, ich habe jetzt keine Lust, das rauszusuchen. In dem Augenblick, wo Jesus den Geist aufgab, riss der Vorhang, der das Heiligste mit dem Allerheiligen verbunden hat, komplett von oben nach unten entzwei und entblößte das Allerheiligste im Tempel. Und das war ein Zeichen für den Hohepriester, der zu dem Zeitpunkt da war, um das Opfer vorzubereiten, weil das war ja der Tag vor dem Passover, vor dem Pascha-Fest, als Jesus gekreuzigt wurde. Da konnte er weiterhin keine Opfer mehr vollbringen. Das ging nicht mehr. Aber heute wird in der römisch-katholischen Kirche ja eine andere Geschichte gelehrt. Nämlich die, dass die 70. Woche von Daniel noch unerfüllt ist. Wobei hier genau das passiert ist. Als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Er neigte das Haupt und übergab den Geist. In der Mitte der Woche stirbt der Messias, aber nicht für sich selbst, wie es in Daniel 9 steht. Und da werde ich in einem eigenen Video mal drauf eingehen. Also Entschuldigung jetzt für diesen etwas längeren Kommentar, aber ich finde das sehr, sehr wichtig. Weil man sollte verstehen, mit dieser ganzen Geschichte, die sie uns heutzutage auftischen, mit dem wiedergebauten Tempel, den sie da in Jerusalem errichten wollen, und die Opfergaben, die sie wieder einführen wollen, müssen wir verstehen, dass, falls das tatsächlich so wäre, dass diese Opfer irgendetwas bringen würden, dann wäre Jesus umsonst gestorben. Und das ist schlussendlich, was die römisch-katholische Kirche lehrt. Papst Franziskus hat nicht umsonst letztens behauptet, dass Jesus am Kreuz fehlgeschlagen ist. Denkt da mal drüber nach. Aber gut, ich lese jetzt eben noch in dem Buch weiter. Jesus war das letzte Opfer. Jesus war das einzige richtige Opfer. Von da an ist der einzige Weg zu Gott durch Jesus Christus. Dadurch, dass Jesus nach 3 Tagen wieder aufstand, hat er auch Satan und dem Tod die Macht genommen. Tod, wo ist dein Stachel? Da wir wiedergeborene Christen an Jesus Christus glauben und ihn bezeugen, bekommen wir von ihm das ewige Leben geschenkt. Das Einzige, was wir aufgeben müssen, ist das Leben hier. Und wie Jesus bereits sagte, wer sein Leben hier auf dieser Erde liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben hier auf dieser Erde hasst, der wird es gewinnen. Und genau so ist es. Dieses Leben, ob es schön ist oder weniger schön ist, ob es leicht ist oder schwer ist, lasse ich jetzt mal ganz in der Mitte gestellt, das muss jeder für sich selbst wissen. Aber der Punkt ist, dieses Leben ist nur ein Abschnitt des Ganzen. Und wenn ich mich vor dem fürchte, der Seele und Leib vernichten kann, dann habe ich die Furcht vor dem Schöpfergott. Wenn ich nur den fürchte, der den Leib hier vernichten kann, dann habe ich nur Angst vor dem Satan. Aber dadurch, dass er mich hier auf dieser Erde vernichten kann und ich ihn dafür fürchte, verspiele ich meine Chance auf ewiges Leben mit meinem Schöpfer. In Hebräer Kapitel 2, Vers 14 lesen wir, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und im 2. Timotheus Brief Kapitel 1, Vers 10 lesen wir, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Nach 40 Tagen ist Jesus in den Himmel aufgefahren und versprach, dass er wiederkommen werde. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen, und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Matthäus 24, Vers 30. Als sich die Jünger 10 Tage später zum Gebet zusammenfanden, goss Gott den Heiligen Geist über sie aus und erfüllte sie mit seiner Kraft. Danach gingen sie aus in die ganze Welt, um allen Völkern die gute Nachricht zu bringen. Die Juden hingegen brachten weiter ihre Tempelopfer dar, die Gott von nun an ein Greuel waren. Denn geopfert wurde nicht aus Liebe zu Gott, sondern aus Tradition. Und welche Kirche baut heute ausschließlich auf Tradition? Die römisch-katholische Kirche. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißungen des ewigen Erbes empfangen. Hebräer, Kapitel 9, Verse 11 bis 15. Und aus demselben Buch, Kapitel 10, Vers 1, Zitat: Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter nicht der Dinge Ebenbild hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Notgedrungen mussten sie im Jahre 70 nach Christus ihre Opfer im Tempel einstellen. Wie der Prophet Daniel und Jesus angekündigt hatten, ließ Gott durch den General Titus den Tempel zerstören. Und nach 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden, aber nicht für sich selbst, ne? Und wird keine Hilfe finden, wie es in der deutschen Übersetzung heißt, und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, wie wir in Daniel Kapitel 9, Vers 26 nachlesen. Da gehe ich jetzt nicht besonders drauf ein, ich habe ja schon mehrmals angekündigt, dass ich da ein eigenes Video drüber mache, über Daniel Kapitel 9. Aber der hier erwähnte General Titus war der Prinz, nämlich er war der Sohn des römischen Kaisers Vespasius. Und dieser Prinz wurde dann halt auch, zumindest in der englischen Version, wird er als Prinz erwähnt. Hier ist es das Volk eines kommenden Fürsten, wie es in Deutsch steht, aber wie gesagt, die deutsche Übersetzung taugt nichts. Das werdet ihr sehen, wenn ich euch das von der King James übersetze. Und da geht es halt, der Prinz, da geht es um den General Titus, der die 10. Legion der Römer angeführt hat und Jerusalem zerstört hat und den Tempel zerstört hat, dass kein Stein auf dem anderen stehen blieb. Genauso wie Jesus in Matthäus 24 vorhergesagt hat. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg, und seine Jünger traten herzu, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Matthäus 24, Kapitel 24, Vers 1 und 2. Die Juden, die überlebten, mussten fortan in der Diaspora leben. So hielt Gott sie weit entfernt vom Tempel, damit sie ihn nicht neu aufbauen konnten. Ohne den Tempel waren Opfer nicht mehr möglich. So. Und jetzt wisst ihr, warum sie 1948 Israel gegründet haben und heute davon sprechen, einen neuen Tempel aufzubauen und mit den Opferungen wieder anzufangen. Die gläubigen Gemeinden wuchsen und Satan führte massiv Krieg gegen das Evangelium. Verfolgungen brachen aus, doch die Christen und ihr Glaube verbreiteten sich auf der ganzen Welt. Satan hatte keine Macht, dies zu verhindern, obwohl er sich in die erste Kirche einschlich, wie wir zum Beispiel im ersten Brief Johannes, Kapitel 2, Vers 18 und 19 lesen können. Zitat: Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 1 lesen wir: Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Mose, so könnt ihr nicht errettet werden. Ende Zitat. Aus Galater, Kapitel 1, Verse 6 bis 10 lesen wir: Ich wunderte mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, das kein anderes ist. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündet, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Dann rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ende Zitat. Satan dachte sich seine bedeutendste Fälschung aus, die römisch-katholische Kirche, gegründet 337 nach Christus unter Konstantin. Konstantin war übrigens niemals Christ, er verehrte bis zum Tode immer noch den Sonnengott. Satan benutzt bis heute die römisch-katholische Institution zur Verfolgung der wahren Gläubigen und der Lehre Christi. Die wirkliche Gemeinde versteckte sich in den Bergen, um dem Tode zu entfliehen. Statt der Tieropfer im Tempel führte Satan eine neue, viel gefährlichere Art der Opferung, die Messe, ein. Wie wir schon gesehen haben, behaupten die Katholiken, dass sie den wirklichen Leib Christi opfern. Und das über 200.000 Mal täglich auf der ganzen Welt. Was für eine Gotteslästerung! Die Messe hat mit dem Abendmahl nichts zu tun, auch wenn es immer wieder behauptet wird. Diese satanische Erfindung wurde im Jahr 394 nach Christus amtlich, jedoch nicht im Tempel in Jerusalem, sondern im großen Tempel in Rom. Wenn es Satan möglich war, Judas unter die Apostel einzuschleusen, wie sollte es ihm wohl nicht möglich sein, im Lauf der Jahrhunderte das Gleiche in Kirchen und Gemeinden zu tun? Die Bibel warnt uns a. vor falschen Propheten, wie wir in 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1 nachlesen können, Zitat: Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch falsche Lehrer unter euch sein werden, die Verderben bringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Und die Bibel warnt uns b. vor Gottlose, die sich einschleichen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Urteil vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen, wie wir in Judas Vers 4 lesen können. Die Bibel warnt uns drittens, also C, vor Wölfen. Zitat: Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 29 und 30. Und das ist, denke ich, einer der deutlichsten Beweise, woran man sehen kann, dass die römisch-katholische Kirche aus der apostolischen Kirche wirklich hervorging. Oder um es anders auszudrücken, um deutlich zu machen, dass die bereits davor bestehende heidnische römische Kirche die apostolische Kirche übernommen hat, durch Infiltration und dann, wie es hier steht in Apostelgeschichte: Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die aus dem heidnischen römischen System die apostolische Kirche infiltrieren. Und sie werden die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte, eben dann, aus dieser Infiltration heraus, werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Das ist die römisch-katholische Kirche heute. Sie haben sich überall bei uns eingeschlichen, weil die Prediger nicht mehr warnen und diese wichtigen Bibelstellen auslassen. Viele Christen können sich das nicht vorstellen und wollen es auch nicht. Warum sollten sie auch? alle wiegen sich durch diese Irrlehre in Sicherheit und die Lieblosigkeit untereinander wächst und wächst. Besonders jetzt, im 20. und auch jetzt im 21. Jahrhundert, befinden sich viele Christen im Tiefschlaf. Aber Satan schläft nicht und verschont niemanden mehr. Er weiß, seine Zeit wird knapp. Meine Freunde, wenn ein Papst nach Amerika kommt und in Ehren empfangen wird von berühmten Persönlichkeiten, nicht nur der Regierung, sondern auch der Kirchen, wie zum Beispiel Billy Graham, und eben diese Leute den Papst in Rom besuchen, wenn sie zu Evangelisationen oder Staatsbesuchen nach Europa kommen, dann hat Satan grausame, aber perfekte Arbeit geleistet. Als Jimmy Carter Präsident war, empfing er den Papst wie einen Staatschef und als ehrwürdigen geistigen Führer der 800 Millionen Katholiken. Der Präsident erlaubte dem Papst, das amerikanische Volk zu segnen. Die einzige prominente Stimme gegen seinen Besuch war die eines Atheisten. All unsere großen Glaubensführer schwiegen. Die Gründerväter der bibeltreuen Denomination wären entsetzt, wenn sie wüssten, dass all ihre Nachfolger vom Evangelium abgefallen sind. Ich werde hier eine Pause machen und später noch einen weiteren Teil dieses Videos produzieren, weil ich bin erst auf Seite 36 und muss halt noch ein bisschen weiterlesen. Aber ich kann es mir nicht ersparen, nochmal eben auf diesen letzten Absatz einzugehen, wo der Autor sagt, meine Freunde, wenn ein Papst nach Amerika kommt und in Ehren empfangen wird von berühmten Persönlichkeiten, wir haben jetzt die Geschichte, um zurückzuschauen. Es ist heute der 9. Oktober 2016 und vor etwas über einem Jahr, am 24. September 2015, war der Antichrist, war Papst Franziskus in den Vereinigten Staaten von Amerika und hat vor einer versammelten Mannschaft im Kongress, ja, einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses und des Abgeordnetenhauses gesprochen zur Legislative der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Antichrist selber ist in das früher mal protestantische Amerika gekommen. Und ihr wisst, die ihr meine Videos verfolgt, dass Amerika bis zur Zeit von 1776, dass da der Katholizismus verboten war, dass man keine öffentliche Messe halten durfte und dass Katholiken keine öffentlichen Ämter bekleiden durften. Und letztes Jahr, 240 Jahre später, 239 Jahre später, ist Papst Franziskus in Amerika gewesen und hat in dem Jupiter-Tempel, den das Kapitol darstellt, zur Legislative der Vereinigten Staaten von Amerika gesprochen. Was für eine Gotteslästerung, für ein protestantisches Land. Aber Amerika ist nicht mehr protestantisch, dank der ökumenischen Bewegung. Naja. Kann man ein eigenes Buch drüber schreiben, über die ökumenische Bewegung ist auch eins geschrieben worden und das werdet ihr demnächst auch kennenlernen. Aber dazu mehr zu einer anderen Seite. Heute lese ich das Buch Die Heiligen Väter von Alberto Rivera und werde hier jetzt stoppen und werde nächstes Mal mit einer weiteren Lesung fortfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch die Bilder von dem Video, das ihr daneben seht, von A Lamp in the Dark. Gab was technische Probleme, wodurch ich alles dreimal, viermal machen musste, aber das ist ja wurscht. Hauptsache, das Endresultat ist jetzt schön und euch haben die Bilder gefallen. Und wie gesagt, wer Englisch kann, dem kann ich nur anraten, sich diese wunderbare Dokumentation über die verborgene Geschichte der Bibel oder die unbekannte Geschichte der Bibel anzuschauen. A Lamp in the Dark. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, wünscht euch noch einen schönen Tag. Gott möge euch behüten, beschützen und segnen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Ich melde mich ab. Tschüss.